Ich kenn den Friedhof hinterm Gaswerk, wo's nach Teer und Efeu roch. Ich kenn den Wind beim Trümmerbunker und meinen Drachen seh ich noch. Verboten dicht am Schornstein fliegen, der sich zu Stalins Ehren streckt. Die Mauern, über die wir stiegen, waren grau und weiß vom Taubendreck. Berlin! Straßenbahnen bis an den Streifen, Niemandsland, wo für die armen Zonenkinder ein Wanzenkino offen stand. Heut seh ich vom Balkon bei Mutter da drüben den Mercedes-Stern. Reklame für McDonalds-Futter und Türken, die die Straße kehren. In Berlin. Berlin. Berlin. Mit Jumping Jack und Lucy Sky im Dschungel an der Hochbahnbrücke war Rudi auch noch mit dabei. Wir haben was von langen Haaren, viel von echten Jeans gewusst. Da ging die erste große Liebe vom Frühling bis in den August in Berlin. Es wurde manches neu geboren, so zum Beispiel du, Susan, in Berlin.